dich nicht, denn von nun an willst du Menschen fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fahren.